Vor einem halben Jahr kamst du durch diese Tür und auf einmal warst da das zärtliche Gefühl. Eine Ameisenarmee rannte über meine Haut. Deine Gesten und dein Lachen waren mir irgendwie vertraut. Mal bist du mir ganz nah, mal bist du auf der Flucht. Mal steh ich auf dem Berg und mal falle ich in die Schlucht. Ich hab dir so viel zu sagen und wenn du dann vor mir stehst, find ich alles so daneben, doch ich hoffe, du verstehst. Sie sind dir meine Tränen, alles was ich hab, kleine Seen. Spring doch ein und du wirst sehen, das Wasser ist nicht tief, du kannst drin stehen. Manchmal nehme ich dich behutsam in den Arm. Es trifft mich, wenn du weinst, und es freut mich, wenn du lachst. Doch ich will dich nicht besitzen, will dich nicht für mich allein. Denn zur Liebe gehört Freiheit, und das ist es, was ich mein. Sie sind dir meine Tränen, alles, was ich hab, kleine Seen. Spring doch ein und du wirst sehen, das Wasser ist nicht tief, du kannst drin stehen. Langsam ist es Zeit, ich glaub, ich hab die Kraft, es anders zu versuchen. Ich hab so viel falsch gemacht, denn durch dich hab ich gemerkt, wie viel ich noch fühlen kann. Und dann wollte ich dir noch sagen, dass ich auch was für dich hab. Sie sind dir meine Tränen, alles was ich hab, kleine Seen. Spring doch ein und du wirst sehen, das Wasser ist nicht tief, du kannst drin stehen. Sie sind dir meine Tränen, alles was ich hab, kleine Seen. Spring doch ein und du wirst sehen, das Wasser ist nicht tief, du kannst drin stehen. Kleine Seen, das Wasser ist nicht tief, du kannst drin stehen. Sie sind dir meine Tränen, alles was ich hab, kleine Seen. Spring da drin, das Wasser ist nicht tief, du kannst drin stehen. Kleine Seen.